quiet, numbskulls. I'm broadcasting. The following program is intended for mature audiences. Cool. Oh, no, I pressed the wrong button again. Ja, das war der falsche Knopf, weil hier bei Regiophon ist natürlich alles jugendfrei. Hallo, herzlich willkommen zu Regiophon Podcast Nr. 5. Drei Themen möchte ich heute ansprechen. Zum einen in Kirchheim. Heimstetten werden die Zebrastreifen in den 30er-Zonen entfernt. Dann war da am Freitag die Abi-Feier des Gymnasiums Kirchheim-Heimstetten ohne Fußballübertragung. Und schließlich die Karten des MVV, die Streifenkarten, sind verfallen. Im April hatte es ja eine Tariferhöhung gegeben. 3 Monate sind die Karten noch gültig oder können umgetauscht werden. Und diese Frist ist mittlerweile abgelaufen. Ich halte das, was der MVV da macht, für überhaupt nicht kundenfreundlich. Und das grenzt schon ein bisschen an Betrug, aber dazu dann später. Zu den Zebrastreifen. Es gab eine Ortsbegehung zusammen mit dem ADAC, Polizei und Vertreter der Gemeinde. Dabei wurde beschlossen, dass der Schilderwald doch ausgedünnt werden sollte. Irgendjemand ist darauf gekommen, dass Zebrastreifen in 30er-Zonen nicht zu suchen haben. Und nun ist es natürlich eine Sache, Zebrastreifen einzurichten. Ob diese jetzt entfernt werden müssen, darüber habe ich im Internet nichts gefunden. Jedenfalls halte ich es für einen ausgewachsenen Blödsinn, sowas zu machen. Da waren hier 5, 6 Leute einen halben Tag lang beschäftigt, die weißen Streifen von der Fahrbahn runterzufräsen, das mit neuem Teer aufzufüllen. Und die Folge ist jetzt, dass hier davor und dahinter unmittelbar jetzt Autos parken, was ja vorher wegen des Zebrastreifens verboten war, zumindest davor. Hier gibt es viele Kinder und wie gesagt, ich denke, diese Ausgaben, wenn sie denn nun nicht zwingend gewesen sind und wo kein Kläger, da kein Richter, dann sollte man das Geld lieber sparen und woanders ausgeben. Zum Beispiel ist der Weg zur Skatebahn und Rollerbladebahn hier immer noch nicht asphaltiert. Das ist ein Schotterweg. Die Leute schnallen sich ihre Rollerblades unter die Füße, fahren dorthin und müssen sozusagen die Sportschuhe, die sie dann auf dem Rücken im Rucksack haben, anziehen, um da die 200 Meter zu dem Rollerblade-Park zurückzulegen. Wenn Sie da gleicher Meinung oder auch unterschiedlicher Meinung sind oder erst recht, wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind, dann rufen Sie doch hier bei Regiophon an und tun Ihre Meinung kund. Das ist die Telefonnummer 089 9040 68681. Diese Nummer benutzen Sie bitte auch für Vorankündigungen, die hier bei Regiophon ausgestrahlt werden sollen. Letzten Freitag gab es ja nun das dramatische Spiel gegen Argentinien und parallel dazu fand die Abi-Feier der Abiturienten des Gymnasiums Kirchheim-Heimstetten statt. Die Wogen schlugen hoch und einige Schüler wollten erst gar nicht zur Abi-Feier hingehen. Für mich haben Schule und Elternbeirat gezeigt, dass sie das eigentlich als ihre Feier und nicht als Feier der Abiturienten betrachtet haben. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich denke, es wäre gut gewesen, den Schülern den vergnüglichen Teil zu überlassen, die Planung. Aber da die Deutschen weitergekommen sind, denke ich, dass die Schüler dann der kommenden Zeit mit umso mehr Freude entgegensehen. Zumindest für die nächsten paar Wochen wird niemand ihnen reinreden, was sie zu tun und zu lassen haben. So, ein Thema habe ich jetzt noch auf der Liste stehen, MVV. Der MVV hatte sich zur Regel gemacht, jährlich die Tarife zu erhöhen. wogegen eigentlich nichts zu sagen ist, wenn da nicht die Gültigkeit der Fahrscheine wären und die Umtauschgebühr bei der Rückgabe. 10 Euro kostete die Streifenkarte und die Umtauschgebühr betrug 2 Euro, also 20%. Im ungünstigsten Fall hatte man dann gerade die Streifenkarte vor 3 Monaten gekauft und musste dann zusehen, dass man sie abfährt, aber so oft fährt nun auch nicht jeder MVV. Oder aber man hatte außerdem Zeitaufwand, dann noch die Kosten von 2 Euro zu tragen. Ich denke, man sollte es dem MVV da nicht allzu leicht machen. Hinterher kalkulieren die diese Windfall Profits mit ein und es kommen Tariferhöhungen schon allein aus diesem Grunde. Witzigerweise sind nämlich, glaube ich, die Einzelfahrscheine dieses Mal beim gleichen Preis geblieben. Eine Lösung wäre zum Beispiel, eine Mindestgültigkeit für die Streifenkarten einzuführen von, was weiß ich, knapp über einem Jahr, vielleicht 15 Monate. Wer dann zur Messe herkommt, der kann dann auch die restlichen Streifen dann noch abfahren. Da sollte man lieber ein paar Cent auf die Streifenkarte drauflegen, um diese verlängerte Gültigkeit dann mit zu finanzieren. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass es keine Umtauschgebühr gibt und ein unbefristeter Umtausch möglich ist. Was sollte der MVV dagegen haben? Ein zinsloses Darlehen von den Fahrgästen zu bekommen. Okay, Sie merken schon, mir stinkt's. Wenn Sie auch zu diesem Thema eine Meinung haben, dann rufen Sie die Telefonnummer an, die 089-9040-6868. Ich denke, wir machen jetzt ein paar Takte Musik und anschließend kommen wir zu dem beim letzten Mal schon angekündigten Thema telefonischer Abruf dieses Podcasts. Viel Spaß jetzt mit 46 Bliss Desire Give Way. And the soul's drawn. Wie immer stammt unsere Musik von Podsafe Music Network. So, und nun zum Abschluss zu einem Thema, welches all diejenigen interessieren dürfte, die nicht täglich den Computer anschmeißen oder aus sonstigen Gründen es eben vorziehen würden, den Podcast hier bei Regiophon telefonisch abzurufen. Der Abruf kostet Sie nicht mehr wie ein normales Ferngespräch, also zwischen 1 und 2 Cent by Call und sonst abhängig vom Provider, den Sie haben. Also die Telefonnummer lautet 0931 66 399 0778. Wenn Sie diese Nummer anwählen, dann müssen Sie nicht den gesamten Beitrag abhören, sondern Sie können auch mit Ihrem Telefon navigieren, sofern Sie ein multitonfähiges Telefon haben. Da können Sie zum Beispiel mit der 1 oder 3 5 Sekunden zurück- bzw. vorspulen, mit der 4 und 6 eine Minute zurück und vor. Sie können eine Pause einlegen und das dann per Taste wieder fortsetzen, das Abhören. Die Pause rufen Sie mit der 2 ab und Sie können auch zur nächsten Episode springen mit der 9. Interaktiv ist das Ganze auch, ist also ganz toll. Sie können Kommentare abhören oder aber auch Kommentare abgeben und das leiten Sie ein mit der Sterntaste. Stern 1 ist das Abhören von Kommentaren und mit Stern 2 haben Sie die Gelegenheit, selbst einen Kommentar aufzusprechen. Dieser Service wird angeboten von phonecaster.de und dort können Sie auch nachschauen, wie denn die Tastenbelegungen sind und sich näher informieren. Gleichzeitig können Sie dort auch die Telefonnummern vieler anderer Podcasts nachschauen. Tja, jetzt gibt's keine Entschuldigung mehr, Regiophon nicht zu hören. Ich verabschiede mich jetzt und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind.